Plan B mit Klaus Fiel. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Nacht wieder eine freie Themensendung. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Andi und Andi ist 38 Jahre alt. Stimmt das? Ja, richtig. Andi. Ja, grüß dich, Domian. Schön, dass ich mal woher bist du? Hallo? Bitte? Ich bin aus München. Ich verstehe es nicht. Woher bist du? Aus München. Aus München, sehr schön. Die Leitung kackt immer irgendwie weg. Ist etwas schwierig, aber es geht, glaube ich, jetzt. Ne? Ist ja auch weit bis nach München von uns aus hier. Ja, eben, genau. Um was geht's, Andi? Genau. Ja, ich habe gestern schon mal angerufen wegen der Schweinegrippe. Ja. Ja, ich finde es erstmal schön, dass ich mit dir reden kann. Bin ein langjähriger Fan und erstmal Kompliment an dich und deine Sendung. Freut mich, vielen Dank. Vielen Dank. Ja gut, das war so. Ich habe also gestern schon mal zugehört, da war ein Anrufer, der hat darüber berichtet. Aber gut, dann war nicht ganz klar, dass der mit dem Tamiflu und so. Genau, wir haben gestern so ein bisschen gerätselt, wie man Menschen behandelt, die an Schweinegrippe erkrankt sind. Und wir haben nun auch sehr viele aufmerksame Zuschauer und Zuhörer im medizinischen Bereich und ich habe eine ganze Menge Mails bekommen. Tamiflu wurde genannt und auch noch ein paar andere Mittel, wenn es denn ganz ernst wird. Was für einen Hintergrund hast du? Bist du Arzt oder warst du selbst mal erkrankt? Nee. Also ich war einfach jetzt letzte Woche, hatte ich das Gefühl, dass ich erkältet war und Fieber und Husten hatte und dann mein Sohn auch. Ja. Und dann waren wir beim Arzt, beim Hausarzt ganz normal. Mhm. Und er hat dann gleich den Verdacht geäußert und diesen Speicheltest gemacht. Ja. Und der kam dann nächsten Tag das Ergebnis, dass es wohl positiv sei. Ah ja. Bei mir und ihm. Genau. Das heißt, du warst an Schweinegrippe erkrankt. Richtig, ganz genau. Ich finde das im Übrigen sehr interessant, mit euch darüber zu reden, die ihr schon mal erkrankt wart, weil man sonst in den Medien kaum Betroffene hört, sondern meistens immer nur Ärzte und Fachleute, die diskutieren. Wie lange warst du erkrankt, Andi, und du und dein Sohn? Also das ging so 4 bis 5 Tage in etwa, ja. Ja? Genau. Beschreib mal, wie es dir dann erging und welche Symptome ihr hattet. Ja, gut, das ging also mit Husten, Schnupfen, Halsweh los. Dann kam also Fieber dazu. Wie hoch war das Fieber? Bis 40 in etwa. Ja. Ah ja, gut, das ist dann schon heftig. Ja, war nicht schön. Und gut, dann haben wir also gleich reagiert und sind am Montag dann zum Arzt und der hat uns dann auch am Dienstag gleich das Tamiflu beiden gegeben. Ja. Was sehr schnell angeschlagen hat. Ich würde sagen, nach zwei Tagen ging es uns eigentlich schon wieder ganz, ganz gut soweit. Das klingt ja eigentlich relativ, relativ beruhigend. Ja, bei uns schon, ja doch. Es war eigentlich harmloser als eine andere Grippe, die ich schon vor ein paar Jahren mal hatte. Ach so, du hast also den Vergleich auch. Ja. Eine andere Grippe und die Schweinegrippe. Genau. Wie war das damals, wenn du das jetzt vergleichst? Ja, das war für mich schlimmer, diese andere Grippe, die ich damals hatte, weil ich da länger flach lag und auch mich schlechter fühlte als in dem Fall jetzt. Ja, hast du denn damals auch Tamiflu bekommen? Nein, das war so eine normale Grippe, wo man mit Antibiotika so behandelt, also so normale Erkältung. Ach so. Genau. Ja. Ging es deinem Sohn ging es dann genauso wie ging es genau wie dir? Also es ging relativ schnell alles über die Bühne. Ja, doch, nach 4 Tagen war es bei ihm auch wieder okay soweit. Ja. Nur man sollte halt auch noch ein paar Tage länger zu Hause bleiben, damit man eben niemand weiteren ansteckt. Genau, ja. Also ihr durftet auch zu Hause bleiben. Hat denn der Arzt euch besondere Auflagen gemacht oder der Familie, dass eben nicht weiter angesteckt werden könnte? Das war sowieso ganz witzig, weil mich am nächsten Tag das Gesundheitsamt angerufen hat und mir da mitgeteilt hat, dass wir so eine Woche zu Hause bleiben sollen. Ah ja. Richtig, ja. Und das ging wohl von dem Labor direkt ans Gesundheitsamt, weil es eine meldepflichtige Sache genau. war. Wohl. Mhm. Und das habt ihr dann auch gemacht? Das haben wir dann auch gemacht, ja. Richtig. Mhm. Genau. Nun ist ja seit Wochen diskutiert Deutschland ja heiß, soll man sich impfen lassen, soll man sich nicht impfen lassen. Zuerst war die Stimmung sehr dagegen, mittlerweile stehen die Leute schon Schlange und lassen sich impfen. Was ist deine Meinung zu der ganzen Sache des Impfens? Da habe ich eine Meinung dazu, ja. Und zwar habe ich mich vor circa 2003 mal gegen die normale Grippe impfen lassen und bin gesund hingegangen. Ja. Und war dann am nächsten Tag dermaßen krank mit 42 Fieber, dass ich ins Krankenhaus musste, dann die Tage drauf, dass das wieder in den Griff bekommen haben. Ne? Also ja. Da habe ich also wirklich eine Reaktion auf diese Impfung gehabt, sodass ich ziemlich schwer erkrankt war nach dieser Grippeimpfung. Das heißt, du bist kein Freund des Impfens? Ja, insofern jetzt nicht mehr. Also ja. Mein Arzt hat durch diese Reaktion auch davon abgeraten, dass also ich mich auf jeden Fall noch mal impfen lasse. Verstehe. Hat dir ein Arzt das erklärt? Bist du und dein Sohn, seid ihr jetzt immun gegen Schweinegrippe oder könntet ihr es rein theoretisch noch mal bekommen? Nein, das ist richtig. Der Arzt hat uns das so erklärt, dass wir jetzt diese nicht mehr bekommen sollten, diese Schweinegrippe jedenfalls. Diese, genau. Diese, also, ja. Falls also es gut, dass man sich erkälten könnte oder nochmal irgendwie, ja. Aber jetzt gegen die spezielle brauche ich auch keine Impfung mehr, sagte der Arzt, ja. Sondern das ist erstmal gegessen damit. Also. Sehr gut. Also, dann ist es bei euch auch gut gegangen. Ich glaube, gestern bei dem Anrufer hat es nur 2 Tage gedauert, bei euch war es jetzt ein paar Tage länger. Ja. Aber es ist nicht dramatisch verlaufen. Dennoch gibt es natürlich dramatische Verläufe, vor allen Dingen, wenn jemand schon eine Grunderkrankung hat. Ja gut, ich habe selber Asthma noch. Und, ach so. Ja, also insofern habe ich auch schon eine Erkrankung vorher, aber es war Gott sei Dank trotzdem harmlos verlaufen. Ja. Und kann man so sagen, ja. Ja. Ich denke mal auch, dass da schon viel Panikmache dabei ist gerade. Und dass man natürlich im Grunde, wenn man so Impfungen verträgt, sinnvoll ist, dass man diese ganze Kette ein bisschen unterbricht. Mhm. Ist bestimmt nicht schlecht. Also ich will jetzt kein Plädoyer das gegen die Impfung. Für Leute, die das vertragen, okay. Ja. Aber ich habe eben damit schlechte Erfahrungen gemacht. Naja, die Fachleute sind ja sich immer noch uneinig. Es gibt ja immer noch Koryphäen, die auch davon abraten. Also es ist eine persönliche Entscheidung, ob man es macht oder ob man es nicht macht. Was man auf jeden Fall immer tun sollte und immer mehr, dass man auf die Hygiene achtet und sich vielleicht wirklich 10, 15 Mal am Tag die Hände wäscht, wenn man irgendwo draußen war und was angefasst hat. Ja. Na, ich habe auch gleich Desinfektionsspray, genau. Die ganzen Geschichten, Türklinken und so weiter. Genau. So, ja. Genau. Ja, also, dürfte ich dich vielleicht noch was anderes fragen? Sehr gerne, ja. Ja, na, weil da ich schon so lange Fan bin und hätte mal eine Frage, wie du zu Haustieren stehst. Hast du selber ein Haustier oder? Andi, ich habe leider kein Haustier, aber ich hätte wahnsinnig gern einen Hund. Aber aufgrund meines doch sehr seltsamen und verdrehten Lebensrhythmus, aufgrund meiner Arbeit, möchte ich das einem Tier nicht zumuten. Daher bin ich da immer noch etwas gebremst, aber ich bin ein großer Hundefreund. Warum fragst du? Schön. Ja, weil ich selber einen Hund habe und mich das einfach mal interessiert hat, wie du zu Haustieren stehst. Ah, ja. Was hast du für einen Hund? Was ist das für eine Rasse? Wir haben einen schwarzen Labrador. Sehr schön. Ganz süß. Sehr schön. Ganz lieber. Ich mag ja sehr, sehr, sehr gerne, also wenn ich mir jemals einen Hund zulegen werde, das ist der Berner Sennenhund. Sagt dir sicher auch was. Sagt mir auch was. Die sind ganz, ganz nette Hunde auch. Genau. Ja, die sind ganz lieb. Aber die sind natürlich auch nicht so sehr geeignet für eine Stadtwohnung, sondern die wollen ja ein bisschen Freilauf haben und einen Garten und sowas. Ja. Ja. Ganz genau, ja. Na gut. Andi, ich freue mich, dass es dir und deinem Sohn gut geht und danke dir herzlich für deinen Anruf. Ja, danke auch. Mach alles Gute und schöne Grüße nach München. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. So, jetzt geht's weiter mit Dirk. Dirk ist 41, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Dirk. Dein Thema. Mein Thema, ja, für mich ist das ein Problem, würde ich mal sagen. Für andere wäre es vielleicht ein Segen. Ja, wie soll ich es erklären? Ich fange mal so an. Das fing an vor 2 Jahren ungefähr. Mhm. Da bin ich irgendwie, weiß ich nicht, durch Zufall im Internet Partnerschaftsbörsen, auf so Seiten aufmerksam geworden. Ja. Neu.de und wie sie alle heißen. Mhm. Dann habe ich mich mal da registriert, aus Neugier, ganz normal. Mhm. Ich muss aber vorab sagen, ich bin verheiratet, mhm. habe 2 Kinder, mhm. also ich bin seit 15 Jahren verheiratet. Mhm. Wohne natürlich auch noch mit meiner Frau zusammen, mit einem meiner Kinder. Ja. So, auf jeden Fall bin ich dann auf so eine Börse gestoßen und lass mich mal eben kurz fragen. Entschuldige, du lebst mit deiner Frau und einem deiner Kinder zusammen? Ja. Wo ist das andere Kind? Nee, der ist schon 20. Achso, der ist schon 20. Achso, ich war gerade ganz irritiert. Was ist da los? Ja, der ist schon 20. Ah, ja, alles klar, okay, also entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Ja, der ist außen Haus. Ja. So, auf jeden Fall, dann fing das so an. Hab mich registriert, Bilder reingetan, wie man es so macht. Mhm. Hab dann eine sehr große Resonanz bekommen. Mhm. Ja, und dann fing das an. Habe ich mich mit Frauen getroffen, gab auch natürlich Sexkontakte, obwohl das jetzt nicht mein Ziel war. Mein Ziel war jetzt nicht unbedingt, da eine Frau fürs Bett zu kriegen, sondern ja, mehr, um den Markt halt irgendwie zu testen. Ach so. Weiß ich nicht. Ne? Ach so. Weil du schon lange aus dem freien Markt raus bist oder warst? Genau, und weil meine Frau mir das das Gefühl nicht gegeben hat. Ah ja. Aber dennoch kam es dann zu sexuellen Kontakten mit den Frauen. Genau, ja. Genau, war aber nicht geplant. ja, und jetzt hat das aber so einen Lauf angenommen, mhm. dass ich jede Woche mich mit Frauen treffe. Jede manchmal Woche? Sogar jede Woche, manchmal sogar 2-mal am Tag mit verschiedenen Frauen. Und immer mit Fremden. Immer mit Fremden. Und kommt auch sehr oft zum Sex. Ich muss aber sagen, ich verhüte, also ich würde nicht ohne Kondom Sex mit fremden Frauen haben. Also so klar kann ich noch denken. Okay, das ist ja das Mindeste. Genau. Aber das Problem ist, irgendwas ist da nicht in Ordnung, weil klar, ich suche die Kontakte zu den Frauen. Ja. Ich bin auch euphorisch am Anfang. Mhm. Ist auch alles okay, sind auch sehr hübsche Frauen dabei, muss ich sagen, also wirklich querbeet vom Alter, auch von den Nationalitäten, also eigentlich hübsche Frauen, nette Frauen, liebe Frauen, okay. Aber sobald ich mit denen einmal Sex hatte, ist es vorbei. Mhm. Also dann habe ich null Reiz mehr. Dann hast du ja deine Trophäe abgeschossen. Ja, aber das ist ja gar nicht mein Ziel. Ich will da eigentlich gar nicht mit denen schlafen. Das ist ja nicht. Aber dennoch passiert es. Warum machst du es denn dann? Ich kann es dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht hoffe ich irgendwann mal genau die richtige zu treffen. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall ist mein Problem, dass das jetzt so Dimensionen angenommen hat, dass ich permanent unterwegs bin. Mhm. Und das eigentlich schon mein Leben fast bestimmt. Verstehe. Das hast du mir sehr ausführlich erzählt. Du hast überhaupt keinen Satz, außer der Erwähnung am Anfang, gesagt zu deiner Ehe, zu deiner Frau und wie du das einordnest in dein jetziges Leben. Hast du kein schlechtes Gewissen? Bitte? Hast du kein schlechtes Gewissen deiner Frau gegenüber? Jetzt ist die Ehe ist nicht mehr die beste. Sagen wir mal, das ist noch eine Zweckgemeinschaft wegen dem Sohn. Wie alt ist denn der Sohn? 10. 10. So liebe ich natürlich abgöttisch, würde ich auch nicht verlassen wollen. Gar keine Frage. Anfangs hatte ich ein schlechtes Gewissen, aber jetzt habe ich es nicht mehr. Warum? Weil? Kann es dir nicht sagen. Ja, du bist ein Mann von 41 Jahren und kannst immer irgendwie nichts sagen. Du weißt nicht, warum du mit den Frauen ins Bett gehst? Ich kann, mein Leben ist eigentlich schon klar strukturiert. Ich kann ich nicht sagen. Also du hast so viele Kontakte mit fremden Frauen, du musst dann ja auch permanent deine Frau belügen, was du machst, wohin du gehst. Oder? Nee, ich muss jetzt nicht unbedingt immer Rechenschaft ablegen, wo ich hingehe oder wann ich wiederkomme. Also das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Hat die denn so intuitiv, kriegt man ja als Partner doch eine ganze Menge mit, meinst du, dass sie irgendwie Wind bekommen hat, dass irgendwas im Busch ist? Die wird vielleicht denken, dass ich eine andere Frau habe. Ja. Oder hatte. Ja. Aber sie weiß natürlich nicht, was das für Ausmaße hat oder woher die sind. Also es ist auch keiner meiner Freunde, ich habe einen sehr großen Freundeskreis, keiner meiner Freunde oder Bekannten weiß, dass ich auf so Internetseiten. Wer weiß überhaupt von diesem Doppelleben? Keiner. Niemand? Nein. Ich weiß es jetzt. Du weißt es jetzt, ja. Und noch zwei, drei andere Leute mehr. Genau. Aber ich muss jetzt dazu sagen, das sind jetzt keine einschlägigen Sexseiten. Okay, also, ist auch völlig wurscht. Ist auch völlig wurscht. Ja. Noch eine Frage zu der Ehe. Du sagst, die Ehe ist eigentlich nicht mehr in Ordnung, das ist eigentlich mehr so eine Zweckgemeinschaft. Ja. Heißt das, dass ihr auch nicht mehr miteinander schlaft? Genau. Ja. Heißt das, dass deine Frau auch schon signalisiert hat, dass sie dich eigentlich nicht mehr liebt? Ja, so kann man es auch sagen. Hat sie es ausgedrückt? Hat sie das gesagt schon? Ja, doch, hat sie schon gesagt, ja. Ob sie es dann auch so wirklich so meint. Und du liebst sie auch nicht mehr? Gibt ja verschiedene Arten von Liebe. Ne? Also ja. mein Sohn liebe ich natürlich auch. Ich habe meine Frau auch gern, aber ich liebe sie nicht mehr so wie am Anfang. Wie früher? Streitet ihr oft und viel? Wir vermeiden es wegen den Kindern, aber hält sich eigentlich noch in Grenzen. Aber die Stimmung ist dann eher, gedämpft. Wir reden noch ganz normal miteinander. Also, ist jetzt nicht so, dass wir uns da die Köpfe einschlagen. Das geht eigentlich noch, ist eigentlich noch im grünen Bereich. Aber es ist alles andere als ein offenes, herzliches Verhältnis und ein offenes Leben, das ist es nun wirklich dann nicht. Nee, das ist es nicht. Nee, vollkommen richtig. Ich wundere mich, Dirk, wie Menschen so leben können und sich solche Konstellationen bauen. Das klingt für mich als Außenstehender sehr bizarr, was du mir da erzählst. Du hast da deine wahnsinnigen Frauenausmaße um dich herum, lebst dieses ganz geheim, deine Frau, die du nicht mehr liebst, mit der du nicht mehr Sex hast, mit der du nicht mehr schläfst, willst du nicht verlassen wegen des Kindes, sagst du. Ja. Die Stimmung zu Hause ist aber auch keine, wie gesagt, offenherzige, gute familiäre Stimmung. Es stimmt hinten und vorne alles nicht. Also wenn der Kleine dabei ist, doch, das ist schon okay. Ne? Also, ist okay, ja. Aber was würde deine Frau sagen, wenn sie uns zum Beispiel jetzt zufällig zuhören würde? Was würde die machen? Ich weiß nicht, ob sie jetzt unbedingt was machen würde. Keine Ahnung, vielleicht würde sie sich sofort von mir trennen, wenn sie das wüsste. Dann würde sie wohl zum Anwalt gehen, würde sich sofort scheiden lassen. Was würdest du denn machen, wenn du so etwas von deiner Frau erfahren würdest? Dass die vielleicht schon mit Hunderten von Kerlen gepennt hat in den letzten, oder mit Dutzenden, sagen gehen wir mal, Dutzenden reicht schon aus, mit Dutzenden von Kerlen. Würde ich mich scheiden lassen. Mhm. Ne, klar, klingt natürlich blöd. Ich lasse mich scheiden und verlange das natürlich von meiner Frau nicht. Weißt du, ich verstehe, wenn du sagst, die Ehe funktioniert nicht mehr, die Leidenschaft ist erloschen und es funktioniert einfach nicht mehr. Ich verstehe, wenn du dann sagst, ich suche mir meine Bestätigung woanders und führe erstmal so ein schrilles Leben, wie du es mir gerade geschildert hast. Aber ich verstehe nicht, wie du das auf der Basis dann einer so großen, fulminanten Lüge machen kannst. Warum schaffst du nicht klare Verhältnisse in deinem Leben? Das Kind vorzuschieben, lasse ich nicht gelten. Ja, was heißt klare Verhältnisse? Dich scheiden zu lassen. So wie deine Frau es täte, wenn sie es wüsste, so wie du es tätest, wenn du es von ihr wüsstest. Also ich, weil ich weiß, das würde dem Kleinen das Herz brechen. Das weiß ich. Der liebt Mama, Papa gleichermaßen. Klar, Sinn und Zweck. Weißt du, es gibt so viele Paare, die sich getrennt haben. Und den Kindern kann man das erklären, dass Mama und Papa sich jetzt nicht mehr so lieben wie früher. Aber Mama und Papa gut befreundet sind und man miteinander gut auskommt. Aber man eben nicht mal ein Ehepaar ist. Viele Leute, und ich glaube, du zählst auch dazu, verstecken sich hinter dem Argument des Kindes. Ich finde das feige. Das ist sehr praktisch, dann zu sagen, okay, dann führe ich mein Doppelleben noch die nächsten mindestens 8 bis 10 Jahre so weiter. Es ist doch für dich auch kein gutes Gefühl, Mensch. Nein, für mich ist es eigentlich total deprimierend. Ja, also mir macht ja auch gar keinen Spaß. Das ist ja eigentlich der Witz an der Sache. Ich habe ja eigentlich gar keine Lust, das zu machen. Ja, aber du machst es ja. Und dahinter steckt ja ein großes Bedürfnis, ein Trieb nach Bestätigung. Vielleicht gar nicht mal so nach Sexualität, wie du es gerade beschrieben hast, ja, aber nach Bestätigung. So, und das ist nicht kompatibel mit einer Ehe, wie du sie führst. Wenn ihr euch in einem auf einer fairen Grundlage trennen würdet, kannst du machen, was du willst. Hast du schon, aber das ist halt wie bei vielen anderen auch. Ich meine, ich bin selbstständig, meine Frau ist selbstständig, haben Eigentum etc. Das ist alles. Ich weiß. Alles nicht so einfach, wie man sich das immer denkt. Ne? Nein, missverstehe mich nicht. Ich sage das nicht so nach dem Motto, das kann man mal so ganz leicht arrangieren. Ich weiß, welche Schwierigkeiten dahinter stecken. Aber letztendlich ist es der richtigere und ehrlichere Weg für alle Beteiligten. Für alle Beteiligten. Du bist ein geraderer Mensch, wenn du auch gerade lebst. Und das strahlst du auch für dein Kind aus. Jetzt lebst du verlogen. Entschuldige, wenn ich das so klar sage. Ja. Und stell dir mal bitte vor, dieses fliegt irgendwann auf. Kann alles sein. Dieses würde dann auch... So, es kann sein. Und das könnte eventuell auch sein, dass irgendwann dein Sohn oder der andere, dein anderes Kind das erfährt. Wie stehst du da? Wie stehst du dann da? Ja gut, ich stehe dann so oder so dreimal blöd da. Ne? Ob ich es jetzt sagen würde und es dann rauskommt. Nein, wenn du jetzt darauf hinwirkst, dass es zu einer Trennung kommt, ist das ein ganz anderes Gewicht. Hat das einen ganz anderen... Ja, aber einen bitteren Beigeschmack hat es ja so oder so. Egal in welcher Form es rauskommt, ob ich selber das jetzt kundtue oder... Ja, du musst ja vielleicht, wenn du dich jetzt trennen würdest, musst ja, um deine Frau auch zu schonen und sie nicht zu verletzen, müsstest du ihr nicht die ganze Wahrheit erzählen, was du in den letzten 2 Jahren gemacht hast. Da würde ich mir fast sagen, da halt mal den Mund, trenn dich und halt den Mund. Das muss man der Frau nicht auch noch antun. Nee, das würde ich ja auch nicht sagen. Das würde ich, wie gesagt, das weiß keiner, auch keiner meiner Freunde, das weiß keiner. Ne? Also nur ich sag mir, irgendwas ist ja nicht normal an der Sache. Nein. Dass ich so einen Trieb habe. Ja, aber weißt du, um darüber überhaupt, interessant wäre das ja, ob du das auch noch immer machen würdest, wenn du getrennt wärst. Denke ich schon. Ja. Dann könnten wir weiter darüber reden. Aber bring erstmal dein Leben auf eine klare Ebene. Und dann reden wir darüber. Ja, ich sehe es ja jetzt nicht so, dass ich ein total verkorkstes, verdrehtes Leben habe. Das ist ja. Naja, aber du hast mir gerade selbst zugestanden, dass es ein verlogenes Leben ist. Ja gut, in der Beziehung. Ja, aber in einer gravierenden Beziehung. Pass mal auf, Dirk. Mir läuft ein bisschen die Zeit weg mit uns beiden. Ja. Ich habe dir so meine grobe Meinung schon gesagt. Ja. Würde gerne aber auch noch eine Stellungnahme von meiner Psychologin dazu ziehen. Die würde dich jetzt gleich anrufen. Ja. Die heißt Sabine und dann könnt ihr nochmal in Ruhe ein bisschen weiterreden. Also meine Linie ist klar, du musst raus aus der Ehe. Das ist ganz eindeutig für mich. Damit du auch mehr Respekt vor dir selbst hast. Hast du jetzt im Moment nicht? Nee, stimmt. Dirk, du legst auf. Gut, wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Alles Gute. Gut. Danke dir. Ne? Tschüss. Okay, ciao. Ich habe gehört, ihr Lieben, was ich sehr schade finde, dass die Schweiz uns aus dem Kabel genommen hat, also im Westdeutschen Rundfunk. Zumindest in gewissen Bereichen. Dennoch versuche ich erstmal einen Aufruf. Ich würde gerne mit einem Schweizer sprechen. Vielleicht hört er uns ja doch irgendwie von irgendwo aus zu. Dieser Schweizer heißt Pascal Foggenhuber. Und wer gestern von euch zufälligerweise die neue Sendung von Johannes B. Kerner geschaut hat, wird jetzt gleich sagen, das war doch dieser junge Mann, der mit Toten sprechen kann und mit Geistern, der Tote sieht und Kontakte zum Jenseits knüpfen kann. Das fand ich recht spannend und hätte da doch noch die ein oder andere Frage an den Pascal Foggenhuber. Also, wenn er uns vielleicht zufällig doch zuschauen sollte oder zuhören sollte, vielleicht ist er auch in Deutschland irgendwo unterwegs. Wir würden uns sehr freuen. Ich würde mich sehr freuen, mich mit dir zu unterhalten. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer für den Pascal und natürlich auch für euch alle anderen. Heute eine freie Themennacht, wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Herzlich willkommen, Christiane, 53. Hallo. Hallo Christiane. Hier bin ich. Da bist du, das ist schön. Ich kriege Gänsehaut von dem, was du sagst, weil ich dir was erzählen möchte, was mein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt hat. Mhm. Ich habe am 22. Oktober diesen Jahres, also vor einer halben Woche, meine 33-jährige Tochter durch einen Verkehrsunfall verloren. Ja. Und also es war wirklich von einer Sekunde zur anderen. Was ist da genau passiert? Gau. Die ist, die hat in der Schweiz gelebt und gearbeitet und wollte mich besuchen in Thüringen und war auf dem Weg zu uns und ist auf der A9 bei Bayreuth ums Leben gekommen. Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Mhm. Ein Sprinter ist in ihr Auto reingefahren und sie war sofort tot. Es gab einen LKW-Fahrer, der versucht hatte, ihr Leben zu retten. Mhm. Es ist ihm aber leider nicht gelungen und es konnte nicht gelingen. Die Aorta war geplatzt. Gott, wie tragisch. 33 Jahre. Ja, 33. Ein wunderschönes Mädchen mit einer wunderschönen Liebe. Ja. Und es war das erste Mal so, dass es alles geklappt hat. Schöne Arbeit, schöne Wohnung, toller Mann und alles aus. Von jetzt auf gleich. Am 22.10. Ja. In diesem Jahr, also vor ein paar Wochen. Na, vor 10 Tagen. Vor 10 Tagen. Gestern war Beerdigung. Gestern war Beerdigung. Natürlich, wir haben ja erst Anfang November. Ja, du hast recht. Gestern war Beerdigung. Ja. War sie deine einzige Tochter, dein einziges Kind? Ich habe noch einen Sohn, 21 Jahre alt. Mhm. Aber ich war mit meiner Tochter viele Jahre allein, habe mit ihr eine sehr, sehr innige Bindung gehabt. Ja. Und ja, Wie war die Beerdigung? Wie hast du die Beerdigung empfunden? Wie war es? Sehr tröstlich und sehr angemessen für sie. Also sehr emotional, sehr würdevoll. Wie lief die Beerdigung ab? Es waren erstmal 110 Menschen da. Mhm, Freunde von ihr, Familie und so weiter. Und wir hatten eine ganz tolle Trauerrednerin, mit der wir uns vorher unterhalten konnten. Mhm. Und wo wir sehr viel von Katja einbringen konnten in die Trauerrede. Wir haben ihr wirklich ein Bild gemalt, wie sie im Leben war und haben das nochmal Revue passieren lassen. Mhm. Also ihre Eigenarten. Es war eine ganz taffe Frau, die hatte drei Berufe, die war Krankenschwester in der Intensivstation, die hat eine Heilpraktikerausbildung gemacht, die war Diplom-Sozialpädagogin, also die hatte unheimlich was auf dem Kasten, sage ich einfach so. Ja. Ich bin richtig stolz auf meine Tochter, die das alles so geschafft hat. Katja. Ja, und Katja ist auch ein großer Fan von dir gewesen und wir haben immer gemeinsam geguckt, sie in Jena und ich hier in Gera. Und es gab auch mal ein Geschenk, das Buch von dir. Ah ja. Das habe ich ihr mal geschenkt und das war eigentlich schön. Das haben wir alle beide dann gelesen. Mhm. Also wir haben eine große Verbindung zu dir alle beide. Mhm. Und dass ich bei dir anrufe, das war nicht für umsonst. Das war einfach so, dass ich darum gebeten habe, dass alle mir mithelfen, dass ich diesen Tag, diesen Montag, diese Beerdigung gut überstehe und dass mir alle, die uns beistehen wollen, dass die mir Kraft geben und dass die bei uns sind und das hat geklappt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn so ein Unglück macht einen ja absolut fassungslos. Ja. Gestern hast du deine Tochter zu Grabe getragen. Ja. Dass du das noch gar nicht richtig realisiert hast, dass sie weg ist. Ich hatte, als mir die Nachricht überbracht worden ist, das war in der Nacht, um Mitternacht, waren hier 4 Leute in meiner Wohnung und erzählten mir, Katja hat einen Autounfall gehabt. Hm. Ich guckte die an, tot, und alle 4 nickten. Da war erstmal eine ganz große Leere in mir, das habe ich nicht realisiert. Es hat viele Stunden gedauert, bis das überhaupt da ankam, wo es mal geschmerzt hat. Warst du alleine in der Wohnung oder war noch jemand? Ich war alleine, ja. Ich lebe seit Februar getrennt. Ja. Habe gerade so eine Trennung wieder hinter mir. Und da kamen dann die Leute von der Polizei? Oder? Polizei und Seelsorge. Da gibt es so ein Krisenmanagement, die da mitkommen müssen. Um wie viel Uhr kamen die zu dir? Genau um Mitternacht. Genau um Mitternacht. Mhm. Da klingelt es an der Tür, da ist man ja wahrscheinlich... Da klingelt es oft ganz zaghaft, da habe ich nicht reagiert. Mhm. Und dann klingelten die so massiv, dass ich also Angst bekommen habe, hier in der Wohnung in mein Bad geflüchtet bin, die Polizei angerufen habe und um Hilfe gebeten habe. Ich hatte also Todesangst, ich habe gedacht, mir will jemand ans Leben. Mhm. Und da haben die dann zu mir gesagt, reden Sie mal mit den Leuten von Ihrer Tür von innen und lassen Sie sich mal erzählen, warum die da sind. Und da fiel der Name Katja. Und da flog die Tür natürlich auf. Das ist ganz klar. Wie lange waren die Leute dann bei dir? 2 Stunden. Die mussten dann jemand für mich organisieren, der bei mir ist. Die durften mich nicht allein lassen. Ich wollte gerade sagen, da kann man ja eigentlich gar nicht alleine sein. Nee. Danach. Obwohl das zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht so schlimm war. So, und dann finde ich halt, dass das ganz schlecht gelaufen ist. Dann haben die meinen Sohn aus Jena mit dem Auto zu mir nach Gera kommen lassen. Sie hatten ihm vorher gesagt, deine Schwester ist verstorben, du musst mal zu deiner Mutter nach Gera fahren. Wie alt ist der Sohn? Der ist 21. Ja. Und also wenn ich mir das hinterher überlege, so eine Nachricht zu kriegen, ins Auto zu steigen, also da kannst du eigentlich sagen, da hätte das nächste Ding passieren können. Ja, ja, das da hätte ich vielleicht an einem Tag 2 Kinder verloren, ja, wenn es ganz dumm gekommen wäre. Ja. Und das fand ich sehr verantwortungslos von den Leuten. So kann man das einfach nicht machen. Da muss man doch eine Lösung suchen in der unmittelbaren Nähe. Da gibt es doch noch andere Lösungen. Ja, es ist eine Ausnahmesituation, da können Sie jeden anrufen. Du bist so kopflos, du weißt überhaupt nichts. Du blätterst in deinem Adressbuch und dir fällt überhaupt nichts ein. Ich habe wunderbare Freunde, viele Freunde, aber das ging alles gar nicht. Christiane, hattest du die Gelegenheit, deine verstorbene Tochter noch mal zu sehen? Nein, ich habe sie im September besucht in ihrer neuen Umgebung und wollte dieses Bild von diesem letzten Besuch in mir haben. Ach so. Und habe sie fotografieren lassen. Als sie verstorben war? Ja, und hast von du dem Bestattungsinstitut. Ich habe das Bild allerdings noch nicht. Aber das Bild willst du dir dann schon anschauen? Das wäre schon mir anschauen, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du Angst hast, dieses Bild dann irgendwann zu bekommen, oder? Nee, ich schaue der Realität schon ins Auge. Aber es war natürlich eine schöne Tochter und ich habe die ja lieber in Erinnerung, wie schön sie war. Ja. Wie kam das, dass du dich für das Foto entschieden hast und sie nicht dann wirklich nochmal angeguckt hast im Sarg? Das ist ja nur die körperliche Hülle. Ich habe eine andere Einstellung zum Tod. Ich habe mich seit vielen Jahren auf einen spirituellen Weg begeben und habe mich Gott sei Dank, sage ich, heute vorbereitet, ohne zu wissen, was das überhaupt ist und warum ich das tue. Wie merkwürdig. Und gerade bevor ich dich dran nahm, habe ich diesen Aufruf zu dem Pascal Foggenhuber gemacht. Ja. Und deshalb sage ich auch, also da gibt's ganz eigenartige Dinge. Und ich habe auch Katja gefragt, ob sie einverstanden ist, dass ich mit ihr rede. Also ich habe eine klare Antwort gekriegt, dass sie das gut findet, dass wir jetzt erzähl miteinander mal, sprechen. Also welche spirituelle Einstellung hast du? Kannst du auch mit Toten kommunizieren? Ja, kann ich. Hast du das mit deiner Tochter schon getan jetzt? Ja. Ich schreibe ihr jeden Tag Briefe. Und wie antwortet sie dir? Sie gibt mir deutliche Zeichen, was sie mag und was sie nicht möchte. Und sie gibt mir auch Kraft. Wie gibt sie dir diese Zeichen, Christiane? Dass ich vorhin zum Beispiel bei dieser Ansprache mit diesem Herrn Foggenhuber wieder ein totales Kribbeln im Körper hatte. Und in der Todesstunde lag ich hier auf meiner Couch und habe ein Telefongespräch geführt und habe zu der Person gesagt, in meinem Körper geht was ganz Extremes vor. Von oben bis unten, ich bin geteilt, mein Körper ist durchschnitten und durch meine linke Seite geht ein warmer Strahl, wie eine Energie durch. Und das war die Todesstunde deiner Tochter? Und dann habe ich Mitternacht erfahren, das war genau diese Todesminute. Ja. Und dann sage ich mir, da gibt's mehr zwischen Himmel und Erde, als wir jemals wahrhaben wollen. Ich habe das ja körperlich gespürt. Und du hast dich mit dieser Thematik schon länger beschäftigt? Ja, ja. seit 2001. Ja. Wie kam das, dass du dich damit beschäftigt hast? Ich habe 2001 meinen Mann verlassen und meinen Sohn. Also ich habe meinen Sohn mitgenommen, der ist aber dann zurück zu seinem Vater. Und ich habe einfach Antworten gesucht und war verzweifelt in der Situation. Und das sind auch immer diese Krisensituationen, wo ich immer Domian schaue, mal nebenbei gesagt. Hm. Und das ist dann immer so, das ist wie ein Puzzle in meinem Leben. Ich finde dann Leute, die mir weiterhelfen und die mir andere Sichtweisen auf die Dinge geben. Könnt ihr mir vorstellen, dass jetzt aufgrund der Tatsache, dass du das so siehst und so empfindest, dass dir dass das tröstlich für dich ist, dass du mit deiner Tochter einen Kontakt hast? Ja. Und dass du auch den Tod eher begreifen kannst, vielleicht sogar verkraften kannst von ja. dir. Ja, und deshalb sage ich, weil du mich fragst, ob ich sie nicht anschauen wollte. Es ist ja nur ihre körperliche Hülle. Ihre Seele ist ja schon weg. Würde dich aber gerne noch mal fragen. Du schreibst deiner toten Tochter Briefe. Ja, und Gedichte. Und Gedichte. Und du kriegst irgendwie durch außen Zeichen zurück von ihr. Ja. Und da, wie sich das anfühlt, willst du wissen. Ja, dass du das als, so als Zeichen von ihr erkennst. Dass ich zum Beispiel gestern mich gefühlt habe, als ob sie mich in den Arm nimmt bei dieser Beerdigung und sich bedankt, wie schön wir das gemacht haben, alle zusammen. Ja. Aber es ist nicht so, dass du ihre Stimme hörst. Nein. Und du siehst sie auch nicht als Geistwesen oder so. Nee, das nicht. Aber sie ist mir nah. Kannst du denn auch, wenn du eine klare Frage hast, kannst du eine konkrete Antwort von ihr bekommen? Ja. Hast du ein Beispiel? Ich habe sie gefragt, wie stehst du dazu? Soll ich in die Öffentlichkeit gehen? Soll ich mit Domian reden? Ja, tue das. Du machst es für uns, du machst es für viele Mütter und Väter, die gleiche Schicksale haben. Gib ihnen Mut, rede und geh an die Öffentlichkeit. Glaubst du, dass es Katja jetzt gut hat? Ja. Glaubst du, dass Katja, also ich will mal sagen, mit ihrem Schicksal, das sich jetzt so ergeben hat, dass sie damit einen Frieden gefunden hat? Ganz bestimmt. Ja. Doch, glaube ich. Kannst du auch einen solchen Kontakt mit anderen Verstorbenen haben? Mit meinem Vater hatte ich das. Hattest du auch? Ja, ich habe ihn also gefragt, als ich eine neue Beziehung eingegangen bin, ob er mit diesem Mann einverstanden ist. Oder ich habe ihn auch gefragt, was er dazu sagt, wenn ich jetzt meinen Mann verlasse, ob das für ihn okay ist. Und ich habe ganz deutliche Zeichen gekriegt, du gehst jetzt, das ist dein einziger Weg, um deine Haut zu retten. Und das hat mich bestärkt und dann habe ich das durchgezogen. Glaubst du, dass Katja, die mit 33 Jahren jetzt das Leben verlassen musste, dass sie darüber traurig ist oder sagt sie, es war so und so musste es sein? Ich denke, sie sagt, es musste so sein, aber sie ist dennoch traurig. Und als es gestern so furchtbar geregnet hat, habe ich gesagt, das sind wieder ihre Tränen, weil sie doch jetzt lieber bei uns wäre. Ich glaube ja auch, ich verstehe jetzt auch so den Ton deiner Stimme. Am Anfang gerade war ich etwas irritiert. Du sagtest, hast erzählt von dem schweren Unglück und die Stimme wirkt doch so tapfer, sage ich mal. Jetzt verstehe ich das. Die Stimme ist deshalb tapfer, weil du diesen Glauben hast. Ja. Und diese Verbindung zu deiner Tochter meinst zu spüren. Ja. Und das ist sicherlich in der Tat dann sehr tröstlich. Als wenn alles weg und vorbei wäre. Es ist ja nun erst kurze Zeit. Man muss sehen, wie sich das in ein paar Wochen anfühlt. Genau. Vielleicht rufe ich dann wieder an, wenn ich dann ganz down bin. Also, vielleicht schaffe ich es aber. Ich bitte mal eben meine Regie, den Kontaktknopf zu mir zu lösen. Ich kann nämlich nichts mehr verstehen. Sehr gut. Christiane, das glaube ich allerdings auch, was du gerade gesagt hast, dass das verschiedene Phasen sind, in die man so dann hineinkommt. Ich lese ja Elisabeth Kübler-Ross. Ja. So, ich möchte dir sagen und dir sehr danken, dass du mich angerufen hast und dass es für mich schon auch eine große Ehre ist, dass du ich danke dir auch, mir Julian. Das erzählt hast, vor allen Dingen, wo ihr beide oft unsere Sendung geguckt habt und gehört habt. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Kraft und ganz viel Zuversicht. Dankeschön. Und du bist hier bei mir immer herzlich willkommen, wenn du nochmal mit mir sprechen möchtest. Danke. Von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch gerne erzählen, was morgen unser Thema ist. Morgen heißt unser Thema die schlimmste Lüge meiner Eltern. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die von ihrem Vater oder von ihrer Mutter massiv betrogen worden sind. Also zum Beispiel habt ihr erfahren, dass eure Eltern ein Doppelleben führen. Oder dass sie vielleicht sehr reich sind, obwohl sie euch immer vorgegaukelt haben, dass sie kein Geld hätten. Dass ihr vielleicht ein Kind aus einer Vergewaltigung seid und eure Mutter euch immer etwas anders erzählt hat. Oder vielleicht, dass einer eurer Eltern irgendwann mal ein sehr schweres Verbrechen begangen hat und das ist über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte vertuscht worden. Also die schlimmste Lüge meiner Eltern, das ist unser Thema morgen. Und wenn ihr euch gerne dazu melden wollt, dann macht das bitte per Mail. Entweder per Mail unter domian@wdr.de rund um die Uhr oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Da sind die Leitungen geschaltet oder natürlich dann auch gerne während der Sendung. Die schlimmste Lüge meiner Eltern. Hier ist Ramona und Ramona ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Ramona, weswegen rufst du mich an? Meine Mutter ist Alkoholikerin. Deine Mutter ist Alkoholikerin? Mhm. Wie lange schon? Seitdem ich klein bin. Seitdem du klein bist? Warst? Ja. Also immer schon? Solange ja, also ich kenne meine Mutter nicht normal. Ja. Lebst du bist jetzt 30 Jahre alt, lebst du noch mit deiner Mutter zusammen? Nein, alleine. Ja. Lebt deine Mutter auch alleine oder mit dem Vater zusammen? Nein, sie lebt jetzt mit ihrer Mutter und mit meinem großen Bruder in Kroatien. Ach so, in Kroatien? Ja. Aber du lebst in Deutschland? Ja. Ja. Wie viel trinkt deine Mutter denn so am Tag? Ich denke mal Flasche Wein und ein paar Cognacflaschen, sowas in der Regel. Die Leitung ist ein bisschen schlecht. Wie viel Flaschen Wein? Eine Flasche Wein und ein paar Cognacflaschen. Eine Flasche Wein und ein paar Cognacflaschen? Ja, so kleine Cognacflaschen. Ach so. Mhm. Aber das war schon immer so, soweit ich mich erinnern kann. Wie lange hast du denn deine Mutter jetzt nicht mehr gesehen? Also jetzt seit 3 Wochen, aber davor 2 Jahre nicht. Und davor 2 Jahre nicht. Ja. Das heißt, du lebst hier schon ganz lange in Deutschland? Seit 10 Jahren jetzt, ja. Ja. Hat deine Mutter denn hier auch mal gelebt oder war sie immer in Kroatien? Ja, sie war Krankenschwester hier in Deutschland. Ach so, und ist dann zurückgegangen? Nee, ich habe sie zurückgeschickt. Warum? Ja, ich muss dazu sagen, ich bin bei meiner Oma aufgewachsen bis 8. Lebensjahr, weil sie eben Alkoholprobleme hatte. Mhm. Dann hat sie mich irgendwann mit meinem Zwillingsbruder nach Deutschland geholt, weil sie uns besseres Leben geben wollte oder Mama sein wollte. Ja. Aber wir haben keine Mama kennengelernt, sondern eben nur eine schwere Alkoholikerin. Ja. Mein Bruder ist bei meiner Mutter geblieben und ich wollte zurück zu meiner Oma. Ja. Aber warum hast du deine Mutter dann nach Kroatien geschickt? Wo ich dann zurückkam, nachdem ich in Kroatien war, kam ich irgendwann wieder nach Deutschland. Ich habe meine Mutter in der Wohnung gefunden. Sie hat Tabletten und Alkohol alles gemischt. Sie war fast tot. Ach so. Und ich habe sie in eine geschlossene Psychiatrie gebracht, ihre Vollmacht bekommen und habe ihre Wohnung aufgelöst, ohne ihren Wissen. Und habe sie dann nach Kroatien zu ihrer Mutter geschickt. Wollte das deine Mutter denn? Nein, sie wollte lieber in Deutschland bleiben. Sie wirft es mir heute noch vor, nur ich konnte die Verantwortung nicht tragen, dass ich irgendwo meine Mutter tot auffinde. Jetzt haben wir so viele Zeiten und Daten gehört. Wie lange ist deine Mutter jetzt schon wieder weg aus Deutschland? Sie ist jetzt ja auch für 10 Jahren. Für 10 Jahre. seitdem ich hier bin. Ach so. Ich sie so aufgefunden habe, seitdem ich sie in Kroatien. Seitdem, übrigens, sie hat damals ihren Beruf als Krankenschwester durchaus ausüben können, trotz der Alkoholerkrankung? Ja, sie hatte 7 Tage frei und 7 Tage Nachtschicht. Ach so. Und in diesen 7 Tagen frei war sie durchgehend betrunken. Und während sie gearbeitet hat, hat sie dann nicht getrunken? Doch, auch, aber nicht so viel. Das fiel dann nicht bei der Arbeit so auf? Nee. Ja, es gibt ja Alkoholiker, denen man das gar nicht so ansieht. Nee, das war ja auch das Komische. Ich habe mich immer gewundert, wie sie es geschafft hat. Mhm. Sie war dann, du sagst, sie war dann in einer geschlossenen Abteilung hier in Deutschland, in einer Psychiatrie. Ja, ja. Hat sie das denn nicht ein bisschen aufgerüttelt, dass sie ihr Leben ändert? Gar nicht. Sie hat direkt, wie lange war sie da in der geschlossenen? Nur 3 Monate leider. Naja, immerhin 3 Monate. Aber es hat nichts genutzt. Gar nichts. Sie kam raus und hat sofort wieder getrunken. Dann habe ich sie direkt nach Kroatien geschickt. Und dann hat sie da weiter getrunken? Ja. Gab es denn von Ihrer Seite aus, also von der Seite deiner Mutter, in Kroatien nochmal Anläufe oder ja Versuche, von dem Alkohol wegzukommen? Immer mal wieder, aber sie ist immer wieder rückfällig geworden. Das heißt, du telefonierst in deine alte Heimat und kriegst immer nur Leilen am Telefon. Also nie meine Mutter, sondern nur eben Leilen. Was sagt denn deine Oma? Die kriegt das ja dann auch mit und deine anderen Verwandten? Ja, sie leiden sehr drunter beide. Mhm. Also das ist etwas, was mir sehr weh tut, ist, dass die beiden jetzt das Gleiche durchmachen, was ich durchgemacht habe. Das war eigentlich nicht mein Ziel. Ich dachte, wenn ich meine Mutter zu ihrer Mutter und ihrem Sohn schicke, dass ich das ändern würde, aber... Weil dann immer jemand bei ihr ist, eben von morgens bis abends. Ja. Aber sie hat das Problem, das sie hier hatte, das hat sie mit nach Kroatien genommen. Ja, leider. Ja. Ja. Wenn deine Mutter, ich vermute mal, dass es schon auch mal Stunden gibt, wo sie relativ bei klarem Verstand ist, wo man normal mit ihr sprechen kann. Ist das so? Ja, aber das ist sehr, sehr selten. Ich will das fragen, wenn das so ist, ist sie dann erreichbar und zugänglich? Kann man mit ihr über... Ja, kann man. Was sagt sie denn dann? Sagt sie, ja, ich bin alkoholkrank? Ja, sagt sie. Sie entschuldigt sich dann auch und sagt mir nonstop, wie sehr sie mich lieben würde und dass es ihr leid tut. Würde sie denn gerne nach Deutschland zurückkommen? Sie war hier jetzt vor 3 Wochen, aber das war für mich Hölle auf Erden. Weil sie auch hier immer zugetrunken hat? Ja, sie ist jetzt nach langer Zeit mich eigentlich besuchen gekommen und mein Kind, das 2 Jahre alt ist, das sie nur einmal bei der Geburt gesehen hat. Hm. Also damit meine Tochter sie kennenlernt, die Oma aus Kroatien. Hm. Ja, und wo ich sie schon vom Flughafen abgeholt habe, habe ich gerochen, dass sie was getrunken hat. Und das eigentlich habe ich gar nicht damit gerechnet. Ich dachte, es wäre Mundwasser, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass... Und dann hat sie die ganzen 3 Wochen hier getrunken. Vor 3 Wochen war das, aber wir haben nur 4 Tage miteinander ausgehalten. Ach so. Weil sie von morgens bis abends durchgehend sowas von betrunken war. Ganz, ganz schlimm, so dass ich Angst hatte um mich und mein Kind nachts. Ich habe mein Kind zu mir genommen ins Bett, habe die Tür zugemacht, habe eine Wäscheleine draufgelegt, dass falls sie reinkommt und ich einnicke, ich höre, dass sie im Zimmer ist, dass sie mich irgendwas antut oder... Wie lange war geplant, dass sie hier bleiben sollte? Es war lange davor geplant. Wir haben uns auch sehr gefreut. Wie lange wollte sie eigentlich ursprünglich hier bleiben? Eigentlich sollte sie 1 Monat hier bleiben und bei sie, mir. Sie ist nach 6 Tagen dann schon wieder abgereist. Ich habe sie nach Hause geschickt. Sie ist dann nach Hause geflogen wieder. Ich habe sie ausgenüchtert dann mit ihr. Mhm. Sie hat hier meine ganze Bar leer getrunken. Und dann habe ich ihr nur 4 Bier gegeben, habe sie über Nacht ausgenüchtert und am nächsten Tag habe ich sie ins Flugzeug gesetzt. Das klingt aber sehr traurig, Ramona. Ist es auch. Das klingt sehr traurig und es klingt vor allen Dingen so aussichtslos für dich. Was willst du tun? Dir sind ja komplett die Hände gebunden. Wie alt ist deine Mama? Sie ist 68. 68. Ich hätte so gerne in meinem Leben meine Mutter gehabt. Weißt du, Ramona, spätestens damals, als du sie in die Psychiatrie hast einweisen lassen, was sicherlich ein richtiger Vorgang war, oder vielleicht auch nicht, das ist gerade sehr schwer zu beurteilen, aber da hätte sie wachgerüttelt sein müssen, dass sie selbst entscheidet, ich will aus dieser Sucht raus, aber offensichtlich lässt sie sich ja komplett gehen. Ich hätte so gerne die Mutterliebe gespürt, so gerne. Machst du dir in irgendeiner Weise Vorwürfe? Ich weiß nicht, ob ich mehr hätte tun können. Ich weiß es nicht. Würde deine Mutter denn gerne wieder in Deutschland leben? Das ist ja das Problem, dass sie sich jetzt für Silvester wieder bei mir eingeladen hat und ich nicht weiß, wie ich reagieren soll. Soll ich es nochmal probieren, weil die Hoffnung stirbt in mir nicht, dass sie vielleicht dann doch nicht trinkt und dass ich vielleicht doch für ein paar Tage meine wahre Mutter erleben darf. Ja, pass auf, du kannst mit ihr telefonieren. Und ja, du kannst, aber das nee, pass auf, nee, du musst. Hast du wieder was getrunken? Du kannst ja sagen, du bist bei mir immer herzlich willkommen, aber ohne Sauferei. Und wenn du wieder sollst, setze ich dich sofort wieder ins Flugzeug. Ja, aber die Kraft, die fehlt, diese Angst. Ja, die Angst und vor allen Dingen die Sorge, sie wird sich eh nicht dran halten können. Und wenn sie jetzt so viele Jahre, wie viele Jahre, das sind ja dann Jahrzehnte, wo sie getrunken hat. 30 Jahre alt und davor hätte sie wohl auch schon getrunken. Genau, es sind ja Jahrzehnte. Ist es natürlich ausgesprochen schwierig, wenn die betroffene Person nicht wirklich will. Und dazu gehörte wahrscheinlich, dass sie auch in Kroatien nochmal in eine Klinik gehen müsste. Dir sind die Hände gebunden, du kannst nichts machen. Du kannst nur da sitzen und trauern und traurig sein, dass dein... Ja, ich will einfach nur meine Mutter haben. Ja, verstehe ich. Das kann ich gut verstehen. Aber du kannst es nicht bewirken, leider Gottes. Ja, das ist ja das Problem. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich tun soll. Soll ich sie Silvester trotzdem kommen lassen oder nicht? Oder? Ich wundere mich, dass sie überhaupt sich traut nach dem Desaster jetzt, dass sie sich dann nochmal einlädt bei dir. Ja, sie verspricht und das passiert nie wieder. Und ja, aber das, ich weiß nicht. Weißt du, ein Teil in mir sagt, es ist deine Mutter, die ist schon auch nicht mehr die Jüngste. Auf der anderen Seite sage ich mir, vielleicht müsstest du ganz hart sein und sagen, nein, du darfst erst wieder zu mir kommen, wenn du in einer Klinik gewesen bist. Das ist wirklich kapiert, das ist wirklich kapiert. Ich habe schon ein bisschen, ich weiß nicht. Das ist ein schwieriges Problem. Ja. Das ist ein sehr schwieriges Problem und ich ahne fast, dass du nochmal zu ihr sagst, komm. Ja, ich bin da sehr schwach. Ja, das, weil aber ich glaube, das Radikalere wäre diesmal besser. Ich möchte gerne mal noch, dass meine Psychologin dir was dazu sagt. Ja. Das fände ich in dem Fall nicht schlecht. Dann würde dich die Sabine nochmal anrufen, Ramona. Okay. Wir melden uns gleich. Du legst bitte auf. Ja, danke schön. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Die schlimmste Lüge meiner Eltern, das ist unser Thema morgen. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr von euren Eltern massiv belogen worden seid. Dass eure Eltern euch eine fulminante Lüge aufgetischt haben, vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte. Und ihr irgendwann den Eltern auf die Schliche gekommen seid oder der Mutter. Vielleicht liegt ein Verbrechen zugrunde, was nie thematisiert worden ist. Vielleicht hat man eure Herkunft verheimlicht oder verschleiert. Also wenn ihr gerne mit mir darüber morgen reden wollt, die schlimmste Lüge meiner Eltern, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr, da sind die Leitungen geschaltet oder während der Sendung natürlich auch sehr gerne. Hier ist Alina. Alina ist 18 Jahre. Guten Morgen, Alina. Hallo, Domian. Alina, um was geht's bei dir? Bei mir, du hast vorhin ja erwähnt mit dem werten Herrn Vogelhuber, oder wie hieß der, gestern beim Kerne. Ja, aber du bist es ja nicht. Nee, ich bin's nicht. Unerwarteterweise. Ja. Nee. Und, aber zu dem Thema rufst du an, oder? Ja, zu dem Thema rufe ich an. Kennst du ganz ihn? Genau. Nein, das nicht, aber ich habe im Januar diesen Jahres meinen verstorbenen Opa als Geist gesehen. Du hast deinen verstorbenen Opa als Geist gesehen? Ja, das habe ich auch gedacht im ersten Moment. Wo hast du ihn gesehen? Bei mir zu Hause. Bei ihm ich zu Hause? Nee, bei mir. Bei dir zu Hause? Ich wohne mit meiner Mutter zusammen. Wie lange war er da? Wie lange war er da verstorben? Er ist Ende Oktober 2007 verstorben. Ach so, dann also war da schon einige Zeit vergangen. Und beschreib mal die Situation und die Szenerie. Ja, also ich stand eigentlich wirklich ganz normal in der Dusche. Wir wohnen in der ersten Etage, so Dachschräge und alles. Und da ist wirklich Balz in der Wand und dann hinter kommt nichts. Also Luft, wie man es nimmt. Und ich sehe auf einmal wirklich eine Person, die vielleicht 1,80 circa ist, die da rauskommt durch die Wand, einmal komplett durchs Zimmer und durch die Tür raus. Und das war vielleicht eine Sekunde. Durch die Zuhtür raus, ne? Er kam durch die Wand und ging durch die Tür wieder raus, durch die Zutür wieder raus. Richtig, hat mich nicht Hat er dich angeguckt? Nicht, dass ich wüsste. Also wirklich einfach nur durch. Und das war es dann schon? Ja. Kann man ja sagen, vielleicht das Gehirn spielt einem schon manche seltsamen Sachen vor. Ja, aber wenn es zum Beispiel eine Lichtschimmerung gewesen wäre, da war es dann erst durchgehend gewesen. Es war wirklich nur vielleicht auf Höhe von 1,80. Wie meinst du, wenn ein Lichtschimmer? Verstehe ich nicht. Ja, es gibt auch Leute, die behaupten, dass man zum Beispiel das eingebildet hat, dass es ein Wassertropfen war und das Licht sich darin gebrochen hat und solche Späße. Nicht unbedingt. Es gibt ja auch Bilder, die das Gehirn produziert, die real gar nicht stattfinden und man glaubt, man hat das gesehen. Ich kann dir nur sagen, ich habe sowas bis immer angezweifelt, bis ins letzte bisschen. Ich war immer die Person, die sowas, so übernatürliche Sachen nicht ganz für voll genommen hat. Ich kann dich so schlecht verstehen. Also du hast das früher auch angezweifelt. Ich hab, ja klar. Immer. Und jetzt, nachdem du das jetzt selbst erlebt hast, bist du ganz, ganz... Erstmal war ich total überfordert. Ich so, okay, was war das jetzt? Habe erstmal nicht wirklich was verstanden. Hab das meinem Ex-Freund halt dann erzählt. Ja. Also, okay, haben wir erstmal recherchiert, was es da alles gibt in der Hinsicht. Hast du denn in dem Moment, als du es gesehen hast, Angst gehabt? Nicht wirklich. Ich hatte zwar eine gewisse Unruhe, also irgendwie, dass ich mich aufgewühlt fühle, dass ich irgendwo Angst hatte, weil ich nicht kannte. Wie war denn dein Aber Verhältnis? Nicht vor dieser Person. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Opa? Ich hatte doch ein recht enges Verhältnis, soweit wie ich dann halt noch Kontakt zu ihm hatte. Ja. Ich habe dann irgendwann den Kontakt mit meinem Vater abgebrochen, also meine Eltern sind geschieden und hatte somit auch keinen Kontakt mehr zu meinem Opa. Also ansonsten habe ich aber immer die Zeit mit ihm verbracht, wenn ich bei meinem Vater war eigentlich. Ja. Hast du denn bis vor diesem Erlebnis geglaubt, mit dem Tod ist alles vorbei? Ich habe nicht geglaubt, dass mit dem Tod alles vorbei ist, aber ich sag mal, ich habe irgendwo an diesem buddhistischen Glauben von wegen Wiedergeburt, aber mehr auch nicht. Das war das äußerste Maß der Gefühle, was ich mit irgendwie sowas anfangen konnte. Was glaubst du jetzt nach diesem Erlebnis? Jetzt glaube ich eigentlich, ja. Ich glaube irgendwo, dass man auch als, ja, man nennt das auch Schutzgeist, auch funktionieren kann. Das machen aber nicht sehr viele. Aber einige, denen Leute am Herzen liegen oder was, werden dann eben zu einem Schutzgeist und bleiben bei der Person. Also du glaubst, die sich vielleicht Sorgen machen. Ja, also du glaubst, dass dein verstorbener Opa dein Schutzgeist ist. Kann man so sagen, ja. Warum mag er sich dir denn dann gezeigt haben? Ja, es ist komisch, also klar, aber es gibt einige Gründe, was einige vermuten. Zum Beispiel, um irgendwo zu zeigen, hey, ich bin noch da. Zum Beispiel, wenn man so gesehen, wenn die Person denkt, man braucht jemanden gerade in dem Moment, irgendwo, dass es einem helfen würde. Warst du gerade in dem Moment in einer komplizierten Lebenssituation? Bin ich eigentlich immer noch. Hat dir das denn in gewisser Weise Trost und Kraft gegeben, dieses Erlebnis? Kraft auf jeden Fall. Ja, dann ist es doch schon gut. Aber im ersten Moment war ich erstmal total. Weißt du, dann würde ich auch niemals das jetzt irgendwie in Abrede stellen wollen. Wenn du das so für dich sagst, das hat dir Kraft gegeben und du hast das erlebt, dann hast du es so erlebt. Punkt aus. Ja, klar. Und dann war es sicher ein ganz wichtiges, einschneidendes Erlebnis für dich, was du in deinem Leben nie wieder vergessen wirst. Nee. Alina, meine Sendung ist gleich rum. Schön, dass du noch angerufen hast und durchgekommen bist. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Danke, dir auch. Tschüss. Dankeschön. In der Technik Henrik Hage und morgen heißt unser Thema die schlimmste Lüge meiner Eltern. Eine Radio ist live, eine über der Fernsehen. Schön